Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind im neuen Jahr, alles Gute kann man vielleicht noch sagen. Man sagt, so bis zum 10. darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir gerade den 10. Dann machen wir das doch einfach mal. Frohes neues Jahr in die Hörerschaft. Wir hoffen, ihr seid entspannt, geschmeidig, exzessiv, worauf ihr so steht, rübergekommen, habt ein paar schöne Feiertage gehabt. Chris und ich sind tatsächlich ganz entspannt, denn wir haben uns eine kleine Auszeit genommen, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt. Wir haben den Jahresrückblick-Podcast noch gemacht, den haben wir aufgenommen am 26.12. Und danach haben wir uns erstmal ein paar Tage frei genommen. Passte auch ganz gut. Ich habe selten, so wie dieses Jahr, diese, tote Zeit zwischen den Tagen wahrgenommen. Es war ja gefühlt wirklich gar nichts. Arbeitstechnisch war nichts, man konnte chillen. Ich habe auch dann vergessen, welcher Wochentag teilweise war, weil es alles so schön egal ist. War richtig schön, da mal in diese Dead Zone sich reinfallen zu lassen. Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei. Wir sind wieder mitten im Alltag. Da müssen wir arbeiten und haben aber auch das Glück, Podcasts machen zu dürfen. Ist ja auch genug passiert, muss man sagen. Zumindest was das neue Jahr angeht. Wir haben eine Smackdown-Ausgabe, die über weite Strecken, sag ich mal, solide war, aber einen Knalleffekt immerhin bot. Ja, und über die erste Raw-Ausgabe auf Netflix, da kann man, glaube ich, ganze Bibliotheken füllen oder Podcast-Archive vollsprechen. Wir wollen trotzdem versuchen, das alles in einem Podcast zusammenzufassen. Und das neue Jahr soll doch bitte auch genauso anfangen, wie das alte aufgehört hat. Deswegen heiße ich herzlich willkommen mit den besten Neujahrsgrüßen wieder aus München, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Tag auch von mir. Ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine schöne Zeit. Ich hatte auch eine sehr schöne Zeit, sehr, sehr viel zum Essen. Also es muss jetzt wieder runter trainiert werden, der ganze Spaß, aber ich bereue nichts. Aber jetzt merke ich schon, der böse Dämon mit dem Namen Realität hat an die Tür geklopft und gesagt, du pass auf, man muss arbeiten und ja, jetzt muss ich sagen, freue ich mich schon auf das Wochenende und bin auch gespannt, was für ein Fazit wir ziehen aus diesem geschichtsträchtigen Ereignis mit dem Namen Raw auf Netflix. Oft genug hat man es ja gehört bei der Ausgabe, bei der vergangenen, aber ich würde sagen, Schritt für Schritt, ich freue mich auf jeden Fall mit dir auch in diesem Jahr viele, viele Podcasts aufzunehmen. Ja, da freue ich mich auch. Jeder Podcast ist quasi ein Geschenk. Wir müssen die Geschenke nehmen, wie sie fallen. Denn das wisst ihr ja, alles im Leben ist endlich. Morgen kann es schon vorbei sein, weil irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wir wollen das nicht weiter thematisieren. Aber umso fröhlicher sind wir dann immer, wenn wir diese Podcast-Chance dann bekommen, Chris und ich. Ja, Chris hat schon gesagt, es ist tatsächlich bei der Raw, ich habe fast schon gesagt Raw After Mania, weil das immer so diese spannende Raw-Ausgabe ja eigentlich ist. Aber dieses Jahr wird es wohl nur eine der spannendsten Raw-Ausgaben sein, denn Raw on Netflix hat ja doch die Show ein Stück weit gestohlen. Aber, oder zumindest, ob es die Show gestohlen hat, darüber kann man vielleicht sogar streiten, aber es war zumindest sehr, sehr präsent in den Medien. Und wie wir in Amerika ja auch gelernt haben, auch in den Mainstream-News-Medien, leider aus der Sicht von WWE nicht immer in der Form, in der man sich das eigentlich ein bisschen gewünscht hat. Aber dazu hier an späterer Stelle. Der Chronologie, die Ehre gebend, fangen wir an mit der Smackdown-Ausgabe. Und da war eigentlich jetzt noch nicht so viel los. Wir hatten volles Haus, knappe 11.000, das ist schon eine Ansage. Also es ist aber auch keine, wie soll ich sagen, keine, ja, es ist nichts, was jetzt völlig ungewöhnlich ist. Also 10.000 in der Weekly bei WWE, ich will nicht sagen, es ist der Standard, aber das kommt sehr, sehr regelmäßig vor. Deswegen müssen wir gar nicht intensiver drauf eingehen. Ich wollte es nur mal kurz hier erwähnt haben. Was bei der Show passiert ist, würde ich am liebsten tatsächlich auch gar nicht so im Detail durchgehen wollen, weil vieles oder einiges sich bei Raw wiederholt hat. Stichwort Cody Rhodes, Beatdown mit Kevin Owens. Das haben wir bei Raw dann ja auch wieder gehabt. Dann LA Knight. Oh, Entschuldigung, gerade übel verschluckt. Wow. Dann L.A. Knight gegen Shinsuke Nakamura. Haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gehabt. Also das war jetzt alles nicht so der Knaller. Auch Mishin gegen Piper Niven und so weiter. Solo Sikoa und Paul Heyman. Da wird dann eben schon das Treffen von oder der Tribal Combat zwischen Solo und Roman auch bei Raw on Netflix gehypt. Dass DIY ihre Tag Team Championship verteidigen gegen die Motor City Machine Guns, zumindest dass sie den Titel nicht verlieren, weil wir No Contest haben, weil Eingriffe kamen. Das ist alles ganz nett, aber eigentlich wirklich interessant, und da werden wir auch den Fokus natürlich drauflegen, war die Titelverteidigung zwischen oder von Nia Jax gegen Naomi. Haben wir im Vorfeld gesagt, naja, also was das denn jetzt soll? Also entweder man braucht irgendwie ein Main-Event für eine Smackdown-Ausgabe, also packt man dann mal Nia Jax als weibliche Titelträgerin da rein, dann hast du wenigstens ein bisschen Relevanz. Ein Titelmatch in der Weekly ist ja auch nicht das Schlechteste. Einige haben geunkt, ja, dann lässt du sonst irgendwie vielleicht Tiffany eincashen, wobei man da auch dachte, naja, bei einer Smackdown-Ausgabe ist das richtige Setting dafür? Wir wussten es nicht so genau. Also das Match gegen Naomi war überraschend lang tatsächlich. Also das ging fast 20 Minuten und das ist bei einer Ansetzung dieser beiden immer so eine Sache. Alle haben eigentlich nur darauf gewartet, ob und wann Tiffany Stratton kommen würde, und sie kam. Relativ, ja, kurz vor Schluss letzten Endes, wenn das Match 19,5 Minuten ging, ich glaube irgendwie nach 18 Minuten oder so, kam Tiffany, deutete auch ein Cash-In tatsächlich an. Nia Jax war zu dieser Zeit ziemlich schlapp, hat aber dann von dem Cash-In abgesehen und dann Naomi mit dem Koffer attackiert. Das konnte dann Nia Jax nutzen, um das Match zu gewinnen. Alles so weit, so platt. Haben wir auch in der Vergangenheit häufig gesehen. Und es wirkte dann so, als ob Nia und Tiffany wieder sagten, ha, unser großer Plan ist aufgegangen. Sie haben sich dann gefreut, im Ring gefeiert. Aber dann kam das, was viele schon häufig erhofft hatten. Tatsächlich hat Tiffany dann Nia Jax mit dem Koffer angegriffen und auch relativ schnell niedergestreckt. Dann kam es auch tatsächlich zum Cash-In, und nach dem Prettiest Moonsault Ever, das war das übliche, ja, Cash-In, Finisher und Ende, war Tiffany dann tatsächlich neue Championess beim SmackDown-Roster. Der Pop war, muss man tatsächlich so sagen, groß. Er war nicht überragend, aber er war sehr, sehr, sehr groß, also nahe dran gewissermaßen. Ja, Chris, und nun ist es passiert. Wir haben schon gesagt, bei den Mädels war in den letzten Monaten nun beileibe nicht alles Gold, was glänzt. Bei Tiffany hat man ja eine fast schon unsägliche Cash-In-Geschichte gemacht. Also angedeutet, dann wieder nicht, dann wieder von Nia Jax durch die Gegend schubsen lassen und so weiter. Das ist eigentlich so der typische Aufbau von WWE, um ein Cash-In anzudeuten. Das Blöde dabei ist, sie können sowas auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchziehen. Entweder der Hype wird größer oder es ebbt irgendwann ab. Man kann auch das Phänomen schaffen, dass der Hype zwar abebbt, aber trotzdem, wenn der Pop dann kommt, ziemlich viel Stimmung da ist. Bei Drew war das zum Beispiel so, bei WrestleMania. Ja, Chris, nun ist Tiffany Champion. Da stellt sich doch die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, du hast schon viel angesprochen, was interessant ist, wenn wir über den Money in the Bank-Koffer sprechen vom WWE. Haben wir auch oft thematisiert in den letzten Podcasts im letzten Jahr, dass WWE eine Schablone hat, eine Vorlage, die nutzen sie relativ regelmäßig, muss man sagen. Also ich muss da stark überlegen, was man vielleicht anders gemacht hat. Drew hat relativ schnell eingecashed, das kann man vielleicht ein bisschen beiseite schieben, aber man geht meistens den Weg, dass man ja dem Normalverbraucher vorgaukeln will, dass der Money in the Bank-Kofferträger meistens verliert, und so nimmt man ihn oder sie nicht mehr so ernst, und irgendwann kommt dann dieser Cash-In und der überrascht alle, und dann kommt ein Riesenpop und wir haben einen neuen Champion oder in dem Fall neue Championess. Und bei Tiffany freut es mich ja schon, dass es ein erfolgreicher Cash-In war. Das kann ich vorwegnehmen. Es hatte sich irgendwo auf jeden Fall verdient, unglaublich athletisch. Es ging auch, muss man sagen, relativ schnell mit ihrem Aufstieg. Also sie hat bei NXT schon sehr aufgezeigt, sehr deutlich, hatte dann eine tolle, tolle Fehde mit Becky Lynch, mit großartigen Matches. Und relativ bald auch der Main Roster Aufstieg, und wir haben auch von dir wurde es angedeutet, Elimination Chamber. Unglaubliche Fanreaktionen, da haben wir schon gesagt, ja, eigentlich musst du hier vielleicht sogar schon den Abzug drücken. Hat man nicht gemacht, und dann hat man eben ja, WWE 0815 Geschichten betrieben und einfach die Sachen ausgeschlachtet, die gut sind. Tiffy Time hat sie 294 Mal pro Folge gesagt, und das Moveset, das so frisch war, so neu, so gut anzusehen, ähnlich wie Jacob Fatu, muss man sagen, einfach richtig in your face, ist dann etwas auch in den Hintergrund gefahren worden. Sie hat eher so ein Barbie-Gimmick angenommen, und man hat sich darauf irgendwie zurückgeführt oder damit befunden, dass sie meistens das Valet ist, in dem Fall von Nia Jax, und nicht so auf ihre Athletik geht, sondern eher auf das Barbie-Mädchen mit dem geschmückten Koffer. Jetzt hat sie eingecasht, und wie gesagt, ich werde jetzt nicht irgendwie lügen und was vorgaukeln, dass ich irgendwie komplett vom Stuhl gefallen bin. Es war ein Cash-in, der mich überrascht hat, in dem Sinn, dass ich irgendwie es halt nicht erwartet habe, weil sie es oft genug angedeutet hat. Von daher haben sie mich dahingehend auch überrascht. Aber es war nicht dieses, oh Mann, was passiert hier? Das ist ja unglaublich. Es ist einfach für mich persönlich, und das ist auch wieder die Geschichte der Ansichtssache, es kann für andere natürlich ganz, ganz anders sein. Aber der Abnutzungseffekt dieser Cash-Ins, der ist bei mir richtig groß. Und ich fühle die einfach nicht mehr. Also da müsste man meiner Meinung nach einen Tweak machen, es irgendwie abändern. Ich weiß nicht, wie man das macht. Also da sind die Kreativen dann zuständig. Aber trotzdem bin ich jetzt gespannt und auch froh, dass der Titel gewechselt wird. Aber ich bin gespannt, wie diese Regentschaft ausschauen wird. Also ich denke, ich gehe mal davon aus, sie wird eine Fehde haben mit Nia Jax. Da wird man halt ein bisschen die ja, Vorlaufzeit nutzen, die man hier in den Vorwochen so aufgebaut hat, und dieses Stable und diese Partnerschaft so ein bisschen in Frage stellen, vor allem von Nia Jax. Vielleicht kommt auch Candice ins Spiel. Vielleicht bekommen die beiden auch ein Match beim Rumble. Mal abwarten. Aber dann bin ich gespannt, geht man den Weg zurück irgendwie so, dass sie ihre Athletik zeigt und über diese kommt, oder kommt sie eher wieder mehr über dieses Gimmick, ja, Tiffy Time und ein geschmückter Titel. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie quasi es wie den Koffer schmücken lässt und den herumträgt. Da bin ich gespannt. Und was sie bräuchte, das ist ein bisschen Nia Jax zum Verhängnis geworden, glaube ich. Naja, hatte eigentlich ja auch so Fäden, das kann man WWE nicht vorwerfen. Da waren Fäden dabei mit Bayley und mit diesem ja, Stable. Und dass man hier auch versucht hat, uns zu zeigen, okay, sind sie befreundet? Gibt es da die ersten Kratzer? Wie wird man da vorgehen? Wird sie eincashen? Wird sie nicht eincashen? Aber die Gegnerinnen waren meiner Meinung nach einfach zu schwach. Also es war einfach keine gute Matchserie dabei. Bayley. Also der Titelgewinn war ja schon etwas mühsam auch für viele. Und das kam nie, glaube ich, einfach. Also es würde so ein Auto irgendwie nicht in Gang kriegen, und da musst du ihn immer schieben. Und das Auto ist zwar sehr gut, aber ja, ohne Motor kommst du halt nicht weiter. Und sie hat dann keinen Motor bekommen, finde ich. Also ich bin noch immer irgendwo auf der Nia Jax Schutzposition, werfe mich da vor den Napalmangriff. Aber sie hat jetzt nicht wirklich eine bessere Regentschaft hinter sich als Bayley. Und mit Tiffany kommt halt jetzt jemand Frisches. Sie hatte den Titel vorher noch nicht. Sie ist noch relativ neu, frisch. Das Moveset ist für uns neu und frisch. Und irgendwo war sie ja schon mal over. Und sie ist jetzt auch over. Also auch bei Raw hat man sie ja kurz gezeigt, hat einen guten Pop bekommen. Also kann ich mir hier auf jeden Fall eine nette Regentschaft vorstellen. Ich persönlich würde mir fast irgendwie hoffen, dass sie so eine große Gegnerin durch die Road zieht. Also irgendwie vielleicht sogar eine Becky oder eine Charlotte, aber dass sie da halt als Siegerin hervorgeht. Und vielleicht ist das diese zündende Idee oder diese wichtige Fehde, die sie dann eben auf den Weg bringt, um was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ich werde da jetzt im Moment auch nicht mein Gefühl da großartig äußern. Ich bin halt einfach ein bisschen auch angekratzt von den vergangenen Regentschaften, vor allem in der Women's Division. Aber ich hoffe einfach, dass sie sich eben so durchsetzen kann. Grabbing the Brass Ring. Sie ist ja unglaublich talentiert. Unfassbar. Sie ist blutjung. Und die Matches, die sie bringt, sind ja meistens sehr, sehr stark. Also freue ich mich dahingehend auf gute Matchserien und hoffe, dass man sie A, mit guten Fäden füttert und B, auch mit großartigen Gegnerinnen. Ja, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie ich mit diesem erfolgreichen Cash-In jetzt umgehen soll. Ich frage mich tatsächlich als erstes, steckt da ein Plan hinter oder hat man bei Nia Jax so ein bisschen die Reißleine gezogen? Wollte man den Fans einen netten Pop geben oder ist da Nachhaltigkeit hinter? Ich weiß es nicht. Ich bin mir zum jetzigen Zeitpunkt relativ sicher, dass man mit Tiffany Richtung Mania gehen wird. Also das ist ja auch schon was, dass Tiffany den Gürtel, oder das wäre etwas, wenn Tiffany den Gürtel bei Mania verteidigen könnte. Main Event wird sie ziemlich sicher nicht kriegen. Dafür ist die Card wohl zu voll. Und wir haben bei Raw auch noch ganz andere Entwicklungen mitbekommen. Aber ich bin mal gespannt. Es wirkt jetzt so, als ob das relativ kurzfristig entschieden worden ist, dass Tiffany den Titel bekommt. Denn bei einer Smackdown-Ausgabe muss man das so nicht machen, ehrlich gesagt. Das heißt, vielleicht hat das Creative Team jetzt irgendwie den Long-Term-Plan für WrestleMania jetzt gefunden und Tiffany Stratton spielt da eine große Rolle. Das heißt, sie wird sich bis Mania irgendwie, ja, durchschlagen ist das falsche Wort. Sie wird erstmal Nia Jax abhaken müssen und das muss spätestens beim Rumble eigentlich vorbei sein, damit du da irgendwie eine spannende Fehde Richtung Mania kriegst. Sei es, dass du Lotte ins Spiel bringst, sei es, dass du Becky ins Spiel bringst. Das wären so Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es bei Asuka aussieht oder ob Asuka überhaupt das Standing hat, um bei Mania eine Rolle zu spielen im Sinne einer Herausforderin von Tiffany. Weiß ich alles nicht. Aber ich glaube, wenn du mit Tiffany eine brauchbare Story kriegst und eine gute Workerin und man nur auf das Wrestlerische dann guckt, dann kann das was werden. Zum Beispiel Tiffany gegen Lotte, das wird richtig gut. Also das kann die Hütte abreißen, muss man sagen. Ich glaube sogar, mir fallen gar nicht viel bessere Paarungen ein. Ich würde Tiffany gegen Lotte tatsächlich noch eher sehen als wollen, als Tiffany gegen Becky tatsächlich. Wobei das auch gut wird, habe ich auch keine Bedenken. Auch Tiffany gegen Bianca wäre stark. Die können auch die Hütte abreißen. Also es sieht so aus, als ob man mit der Personalie Tiffany Stratton auf zwei Pferde zu setzen scheint. Einmal auf den Faktor, wer ist bei den Mädels gerade over? Da wird die Wahl ja relativ eng. Und das Zweite, was kann wrestlerisch was reißen bei WrestleMania? Und da geht tatsächlich der Weg, wenn du diese beiden Sachen zusammenpackst, wrestlerisch und Overness-Faktor, da geht der Weg an Tiffany Stratton derzeit wohl kaum vorbei. Ich hoffe, dass man ihr Moveset dann bei Mania entsprechend wieder unlimitiert zum Tragen kommen lässt, denn das hat Chris, finde ich, sehr schön gesagt. Es ist so eine Sache, wenn du bei WWE im Main Roster eine gewisse Rolle spielst, dass du da natürlich, das war bei Daniel Bryan so, das ist bei Rollins so, das ist bei allen so, dass du da so ein bisschen die Signatures rausballern musst und im Moveset bei den Weeklies natürlich bewusst auch ein bisschen limitiert wirst. So, das wird auch Tiffany Stratton natürlich abbekommen. Sie hat es ja auch schon abbekommen. Aber bei Mania, wenn man da so ein bisschen die Zügel locker lässt, boah, das kann schon ein Brett werden. Idealerweise würde ich das sogar als Opener setzen tatsächlich von Tag 1 oder Tag 2, weil das wirklich die Hütte abreißen kann. Zumal es ja den Main-Event-Spot wohl nicht bekommt. Also mal gucken. Ich hoffe, man will auf das Wrestlerische gehen bei Mania und den Fans ein bisschen das geben, was sie gerne möchten. Und dann ist es Tiffany. Mal gucken, ob als Face oder als Heel. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Ja, das soll es auch zu SmackDown gewesen sein. Denn bei der Roten Show werden wir, glaube ich, eine ganze Menge zu philosophieren haben. Deswegen gebe ich einfach mal ab an Chris. Er ist ja der Kollege für die Rote Gefahr. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben dann natürlich ein strammes Programm bei Raw bekommen. Es ist die erste Ausgabe auf Netflix, jetzt natürlich nicht für alle verfügbar. Also bin ich gespannt, wann Österreich und Deutschland da in den Genuss kommen werden. Aber wir haben auf jeden Fall hier eine Show bekommen und eröffnet wurde sie mit einem sehr schönen Promo-Video, wie ich finde. Also da hat man das eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Ein bisschen die WWE zusammengefasst. Ja. Wir haben ja das auch bei der Vince McMahon-Doku gesagt, dass man dort eigentlich die Geschichte der WWE relativ gut zusammengefasst hat. Da hatte man aber auch mehr Zeit. Und hier hat man es eben auch so mit einem, ja, Gemälde künstlich dargestellt. Und dann wurde auch Triple H enthüllt. Und ja, egal ob Netflix oder eine SmackDown oder Raw-Ausgabe oder ein Pay-Per-View, Triple H sagt in letzter Zeit nicht großartig viel. Und hier hat auch quasi den DX-Spruch ausgepackt, hat alle gefragt, ob sie bereit sind. Offenbar waren sie es, dann gab es ein schönes Feuerwerk und der erste Gast war dann auch schon Dwayne The Rock Johnson. Ein großer Jubel und ab hier wurde es für mich dann irgendwo so interessant, vor allem nach dieser Promo, okay, was ist die Motivation, die größte Motivation hinter dieser Ausgabe? Will man die Chance nutzen, denn es werden ziemlich sicher viele Nicht-Wrestling-Fans einschalten, um zu sehen, so, hä, was ist das? Wird man versuchen, einfach nur Topstars rauszuknallen oder wird man schauen, dass man schon ein paar Storylines Richtung nächste Wochen, Mania, Rumble, weiter fortführt oder in den Weg setzt? Bei diesem Fall war es eher, glaube ich, Ersteres. Einfach mal die Leute ankommen lassen und ihnen zeigen, okay, schau mal, wie viele Stars hier sind, denn Rocky hat einfach gesagt, ja, ich erinnere mich an Zeiten, wo Raw entweder durch Tickets, die man sich sehr gekauft hat, live gesehen wurde oder durch ein paar Fernsehsender, die jetzt auch nicht jeder Haushalt hatte. Und mittlerweile ist es möglich, dass es die ganze Welt sieht, was nicht ganz stimmt, aber ich glaube, jeder weiß, was er damit meint. Er hat auch irgendwie angedeutet, dass die Tickets super teuer waren und hat also die Leute hier gratuliert, dass sie so viel Geld ausgegeben haben. Und dann hat er für mich etwas gemacht und mir tut es wirklich leid. Also ich möchte nicht negativ sein, aber das hat mich sehr, sehr gestört. Hat gesagt, ja, und einer Mann, der hat die ganze WWE auf dem Rücken getragen das letzte Jahr, das WWE Champion Cody Rhodes. Und ich habe mir dann gedacht, oh, kommt er jetzt raus? Nee, er steht einfach da. Er steht einfach bei den Fans, hat den Titel nicht dabei, lässt sich kurz feiern. Und ja, dann hat er auch seinen Cousin Roman Reigns ein bisschen hochleben lassen und hat gesagt, ich werde mir das Tribal Combat ganz, ganz genau anschauen. Ist ja sehr, sehr wichtig, weil unsere Familie grundsätzlich dieses Business auch über die Jahre, die ganzen, geprägt hat. Ich weiß nicht, soll ich gleich Tribal Combat mit hineinnehmen? Nee, ich würd gerne das Segment tatsächlich als solches nochmal Okay. ein bisschen unter die Augen, Lupe nehmen wollen, Ja, sehr gern. tatsächlich. Okay. Also für mich, ich werde nur zwei Sätze noch sagen, dann kannst du loslegen. Ich verstehe, warum man das macht, aber ich fand es ehrlich gesagt eine absolute Naturkatastrophe für alles, was wir letztes Jahr oder anderthalb Jahre gesehen haben und gemacht haben gemeinsam. Denn er hat danach Cody einfach umarmt, hat Witze mit ihm gerissen. Nach der Show haben sie auch was gemeinsam getrunken. Bury the Hatchet quasi. Also irgendwie das Blutsegment von Regen in Chicago ist damit für mich gestorben. Auch alles, was Richtung Mania geht, bin ich so ehrlich, bin da auch relativ knallhart. Und ich hätte mir irgendwie, weiß nicht, ich hätte mir den Final Boss gewünscht und nicht den Chef quasi. Und er war der Chef und hat einfach, ja, gesagt haben, ja, ich freue mich, dass wir auf Netflix sind und ihr habt sehr viel Geld gezahlt. Also war ich persönlich schon sehr enttäuscht, wie man das gemacht hat. Ja, also ich habe das Segment, das hast du auch einleitend, finde ich, sehr schön gesagt, aus zwei Perspektiven gesehen. Ich glaube, man muss diese Raw-Ausgabe grundsätzlich aus zwei Perspektiven sehen. Einmal aus der Spektakel, wir hauen Superstars raus, Perspektive. Und dann aus der, wir schützen die Storyline und das Produkt Perspektive, so die wrestlerische Perspektive, will ich mal sagen. Und wenn ich jetzt in Prozentzahlen festsetzen wollte, ob hier das Wrestlerische oder das Showmäßige im Vordergrund stand, bin ich mal locker bei 70 zu 30 für das Showmäßige die ganze Show durch. Vielleicht sogar mehr. Darüber kann man natürlich immer streiten, aber das war so mein Gefühl. Denn sogar die relevanten Wrestling-Matches, auf eins werden wir gleich noch kommen, und dann hinten raus gab es ja noch ein wichtiges. Sogar die, ja, eigentlich waren alle drei Matches wichtig, sogar die waren irgendwie im Schatten dieses Star-Appeals und gingen ein Stück weit sogar unter, tatsächlich. Also dieses Tribal Combat Match, war für mich, so hart das jetzt klingt, wie soll ich sagen, es war für mich irgendwas, was dazu da war, um Dwayne Johnsons Präsenz irgendwie zu begleiten. So doof das klingt. Und man hat eigentlich geguckt, okay, welche Stars kommen noch, was erzählen sie? Ach, jetzt haben wir ein Match. Irgendwann gucken, dann muss der Roman jetzt mal kurz die Ulla Faller wieder zurückholen oder so ähnlich. Also es wirkte für mich alles im Zeichen dieser Show-Geschichte. Und vor diesem Hintergrund war der Auftritt von Dwayne Johnson genau das, was man erwarten durfte. Ja, er kam raus, hat eigentlich die Show und auch ein Stück weit, das macht er immer, das ist auch völlig in Ordnung, also man darf da auch nichts anderes erwarten, er hat die Show ein Stück weit sich selbst zelebriert, das macht er, das kann er auch, wie kein anderer. Und das war völlig in Ordnung, ja, also fand ich auch großartig. Leute, wir haben noch nie so viel Geld verdient heute wie in dieser Show. Ja, die Fans jubeln, weil geil, zockt mich ab und macht noch höhere Preise. Und The Rock, ja, der hat innerlich vielleicht geschmunzelt oder hat voller Verachtung da geguckt. Er hat auf jeden Fall, ja, also ich habe mir seine Augen in diesem Moment ganz genau angeguckt und es wirkte schon interessant, was man da vielleicht als geneigter Beobachter drin lesen kann. So, wenn man jetzt die Storyline sich anguckt, war das ein mittelschwerer Wrestling-Skandal, um es mal so zu sagen, weil eigentlich die relevante Storyline des letzten Jahres und auch das, was für viele, auch für Chris und mich, eigentlich so ein Stück weit die große Konstante Richtung WrestleMania war, neben der Bloodline, war Cody und The Rock. Wo wir gedacht haben, naja, also wie Rocky da ja auch nah bei Raw After Mania da gegangen ist, den Sonnenuntergang und sagte so, ich muss jetzt gehen, aber wir werden uns dann noch mal sehen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und so weiter, war eigentlich klar, dass da irgendwas passiert. Gut, man kann da jederzeit wieder drauf zugreifen und daran anknüpfen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur was hier gesagt wurde, und zwar mit 50-fachen Ausrufezeichen, ohne dass es ausgesprochen wurde in der Show selbst, war die Tatsache, Achtung Leute, Cody und The Rock könnt ihr mal gepflegt vergessen. Das ist jetzt durch für WrestleMania. Und mal sehen, ob und wann wir es wieder aufgreifen. Dwayne Johnson hat ja selbst so neckisch so ein bisschen die Final Boss und Mama Rhodes Geschichte aufgegriffen, weil er sagte, hier, sag, lieber Cody, sag Mama Rhodes mal, dass The Rock Hallo gesagt hat. Haha, netter Gag. So, ob das so ein kleiner, ob das einfach nur so ein dusseliger The Rock-Spruch war oder ob das so ein Mittelfinger Richtung Fans war, hier, ihr wollt die Cody Rhodes, The Rock Mama Rhodes Story, ja, ist hiermit erledigt, so nach dem Motto. Ich weiß es nicht, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall war das Storytelling-mäßig, wenn man das aus der knallharten Smart-Mark-Perspektive sieht, ja, die schreien jetzt Worst Show Ever und vor diesem Hintergrund gar nicht mal so unnachvollziehbar, weil damit die Storyline in einem Federstrich mehr oder weniger beerdigt wurde. Und nicht nur das, es war ein anbiederndes auf den Schildthemen von Cody Rhodes, eine Verneigung vor ihm, was ja Dwayne Johnson natürlich auch als Boss bitte unbedingt machen soll, weil Cody ja aus Gründen, die ich nie verstehen werde und auch immer noch nicht verstehe demnach, offensichtlich immer noch over ist wie nix seit 2,5 Jahren. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich will das auch gar nicht mehr versuchen zu analysieren. Aber wie gesagt, damit hat man gesagt, alles, was Mania angeht, ist mehr oder weniger in Jeopardy. Also steht in den Sternen, wir müssen jetzt mal gucken. Und ich glaube, und das habe ich noch beim Jahresrückblick, war ich da noch komplett anderer Auffassung. Ich glaube, wir werden auch Dwayne Johnson bei WrestleMania gar nicht im Ring sehen. Also gegen wen denn? Was denn? Wie denn? Wo denn? Also ich glaube, das ist durch mittlerweile. Und wenn man sich die News der letzten Wochen so angeguckt hat, oder der letzten Tage, muss man sagen, es ist ja eigentlich so zwischen, also seit dem 25. Dezember bis jetzt zum heutigen Tag, spreaden die News ja wie Pilze aus dem Boden, welche Pläne WWE eventuell verfolgen könnte. Also mit Cena vielleicht ein Titelmatch oder Cena vielleicht gegen unseren YouTube-Influencer Logan Paul. Oder mal gucken, Punk gegen Roman. Vielleicht auch Punk gegen Gunther. Müssen wir mal schauen, was da passiert. Von Dwayne Johnson hörst du überhaupt gar nichts mehr. Der ist aus den Plänen raus. Es sei denn, man nimmt eine Aussage von Triple H ernst und das muss man immer tun. Und die Aussage ist tatsächlich, glaube ich, die, um die es auch geht. Und die lautet wie folgt. es hängt alles von Dwayne Johnson ab. In der Tat, falls Dwayne Johnson sagt, ach, mir ist gerade mal nach Mania-Match, dann wird er bei WrestleMania in den Ring steigen. Und das kann relativ kurz entschlossen passieren. Das hängt natürlich von seinem Schedule ab. Das kann auch noch irgendwie nach der Chamber auf den Weg gebracht werden. Das kann beim Rumble auf den Weg gebracht werden. Aber Stand jetzt sehe ich Dwayne Johnson tatsächlich nicht bei WrestleMania im Ring. Und ich war mir da noch vor wenigen Tagen wirklich sicher, dass es anders sein würde. Ich weiß nicht, Chris, was ist denn mit dir? Er hat ja bei allen eigentlich rumgeschleimt. Er hat Cody in den Arm genommen und er hat Roman Reigns in den Arm genommen. Also eigentlich ist er doch jetzt, was will er denn jetzt noch? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich bin eher jetzt der Meinung, dass wir Rocky nicht im, also in Ring-Action bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher. Ich denke schon, dass er irgendwie eine Rolle haben wird bei Mania. Aber ich weiß nicht, wenn du schon so eine Netflix-Ausgabe hast, so eine große, wo 5 Millionen angeblich zugeschaut haben, man, natürlich ist es ein Show-Aspekt und natürlich die super Gelegenheit, um einfach so auch neutrale vielleicht reinzubringen. Aber erst recht würde ich dann vielleicht den Final Boss auspacken. Natürlich, wenn er keine Zeit hat, dann haben wir Pech gehabt, ja. Ich weiß nur nicht, ob mir halt dann reichen würde, wenn er halt nach der Chamber dann eine Raw-Auftritt hat und sagt, ja, ich musste da den CEO spielen, aber wir alle wissen doch, ich hasse Cody und ich werde ihn jetzt dann herausfordern und keine Ahnung. Also in seiner natürlichen Rock, in seinem Talent könnte er natürlich so eine Promo richtig gut rüberbringen, nur, boah, ich weiß nicht, wie viele dann dieses Segment hier vergessen haben. Also, ich weiß nicht. Es ist für mich so schwierig, jetzt da so eine Analyse zu treffen. Aber wenn ich jetzt raten müsste, tendiere ich auch eher dazu, dass dieser Mann wohl keine große Rolle mehr spielen wird in der Road. Das Einzige, was ich dann mir denke, der größte Aspekt in der Triple H-Ära war, dass auch die kleinsten Dinge immer eine Rolle gespielt haben. Und damals bei Bad Blood, als er nach dem Main Event rausgekommen ist und dieses Zeichen gemacht hat Richtung Roman und Cody, Mann, was war das dann? Wieso musste das dann sein? Das kann doch nicht sein, dass so ein hochbeschäftigter Mann wie The Rock, dass der einfach aus Jux und Laune gesagt hat, hey, naja, ich drehe da gerade, weiß nicht, wie dieser Film hieß, The Raid, keine Ahnung. Ich drehe das jetzt gerade im nächsten in der Halle daneben. Ich schaue einfach mal vorbei bei Bad Blood. Ich glaube irgendwie nicht, dass Triple H das einfach so macht. Das muss auch nicht sein. Niemand hat nach The Rock verlangt bei Bad Blood. Und irgendwie bin ich dahingehend echt so enttäuscht. Also, weil ich werde ehrlich mit dir sein. Also, so sehr Rocky seine Eigenheiten hat. Und es gibt Dinge, die mich stören und ja, seine Hollywood-Filme, ja, sei dahingestellt, ist sowieso ein eigenes Thema, aber verdammt nochmal, dieser Final Boss war echt das Beste seit ewig langer Zeit zusammen mit der Bloodline. Das hat so unglaublich Laune gemacht, weil du halt auch alles erwarten konntest. Der Mann ist Chef von dem ganzen Ding, der kann machen, was er will. Das ist ja das Schöne dran. Und jetzt kommt er hier und sagt, ja, schau, Cody, du bist ein super Bub. Und ich komme mal gern vorbei und dann essen wir Apfelkuchen mit deiner Mama und sorry, wegen dem ganzen Chicago-Erlebnis, da ja, war ich nicht ganz bei mir. Das ist irgendwie ein Blödsinn. Er war jetzt auch bei NXT New Year's Evil, hat da versucht sogar ein bisschen zurückzurudern, hat irgendwie auch wieder, es war so die gleiche Promo wie damals die Cody Crybabies, wo er gesagt hat, dass wir Fans nicht so weinen sollen und nicht alles so ernst nehmen sollen und alles ein Ziel und einen Plan hat, so ungefähr, aber I don't know, man, ich weiß nicht. Sowas ist für mich schon, auch wenn es ein kleines Segment, war ein großes Segment, auch wenn es ein Segment ist, es ist ein Neckbreaker, finde ich. Also das ist wirklich, da trittst du jemanden durchs Genick und das war die Storyline, ich habe mich auf die gefreut, ganz ehrlich. So sehr WWE jetzt Geld verdient, so viele sind nicht so over und noch weniger sind so interessant, wie ich jetzt diesen Final Boss nochmal als interessant empfunden hätte. Das muss ich ehrlich zugeben. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Bin ich dahingehend tatsächlich etwas enttäuscht. Aber wer weiß, wir werden das mitverfolgen. Aber für mich war das irgendwie nicht so Bombe jetzt. Also Enttäuschung macht sich schon breit. Ja, vielleicht wollte Rocky die auch einfach sagen, okay, 5 Millionen Audience, da mache ich mal den Saubermann und will das Produkt entsprechend als Feel Good Moment for the Night inszenieren. Und keine Ahnung, vielleicht ging es wirklich nur darum, die Stars als Stars zu präsentieren und hochleben zu lassen. Dwayne Johnson als sich selbst hochleben zu lassen, das kann er gut, muss er auch, wie gesagt, machen. Aber er läuft, wie soll ich am besten sagen, du wirst The Rock nie kaputt kriegen, ne? Aber Nein, ich nein. glaube, die Fans könnten Gefahr laufen, ihm, also glaube ich jetzt auch nicht, ne? Aber sie könnten, wie soll ich sagen, realisieren, dass er kommt, wenn es ihm passt. Und sie könnten auch realisieren, dass jetzt diese coole Final Boss Storyline mehr oder weniger auch beerdigt wurde. Und es könnte dann sein, wieder, ich glaube nicht, dass es passiert. Ich rede jetzt im absoluten Worst-Case-Szenario, ne? Von dem ich nicht glaube, dass es eintritt. Aber es könnte tatsächlich sein, dass Rocky dann irgendwann einen Tick zu sehr die WWE als, ja, wenn nichts anderes, als Resterampe, so nach dem Motto, als, keine Ahnung, das Mädel, wenn ich jetzt gerade nichts anderes zu tun habe, gehe ich mal Ja, dahin für. ja. Und das ist ein kleines Risiko, ne? Es ist kein großes, aber schon gesagt, Rocky wird mit einer Promo das immer wieder gut verkaufen können. Das und warum er jetzt zufällig diese und jene Geschichte gerade macht oder auch nicht macht, ne? Aber die Final Boss Storyline-Geschichte, bin ich vollkommen bei dir. Das war mal gerade nicht. Genau, eigentlich hätte ich so noch eine Frage gehabt, aber ich glaube, die macht mehr Sinn am Ja, Ende hau raus. dieser. Ja, also. Ach so, okay. Aber es wäre einfach so, wenn du jetzt ein Neutraler bist, und das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn du jetzt jemand bist, der einfach aus Interesse hier aufgedreht hat, dann wäre aus meiner, also logischen Denken, wenn ich Triple H bin, würde ich sagen, ich muss die irgendwie dazu bewegen, dass die jetzt nicht Wrestling-Fans werden, aber ich möchte, dass die auch nächste Woche einschalten. Und na, jetzt könnte man natürlich noch den Rest der Show abwarten, aber nach diesem Segment, wenn ich jetzt ein Neutraler wäre, würde ich sagen, okay, ja. Das war cool und das sieht krass aus im Ring. Aber warum sollte ich nächste Woche einschalten? Keiner von diesen Leuten, die in der ersten Stunde von Raw zu sehen haben, werden nächste Woche zu sehen sein. Ja, das ist ein guter Aspekt. Also das spiegelt auch tatsächlich, bevor ich drauf eingehe, wenn man sich das Highlight-Video anguckt von Raw, habe ich mal gemacht. Das geht, glaube ich, 8, 9 Minuten. Davon sind Videos. Beinhalten Triple H, Dwayne Johnson, John Cena und Rhea und den Undertaker. So, herzlichen Glückwunsch. Da weißt du Bescheid, ne, was die Stunde geschlagen hat. Ein bisschen Tribal Chief, ein bisschen Punk am Ende, aber ansonsten waren es die alten Legenden. So, und ich glaube, es ging vielleicht gar nicht darum, irgendwie jetzt Leute durch eine Storyline zu catchen oder Talente overzubringen. Es ging einfach, glaube ich, darum zu zeigen, Achtung, guck mal, was wir für ein Medien wirksames Unternehmen sind, was wir für Stars haben. Ihr alle kennt John Cena, ihr alle kennt natürlich Dwayne Johnson, ihr alle kennt auch den Undertaker, ihr alle kennt auch den Hulk Hogan vielleicht von euren Großeltern. Und es geht einfach darum, die könnten hier jederzeit auftreten. Also seid bereit, so nach dem Motto, und schaltet hier ein. Außerdem ist es unglaublich bunt, spektakulär und laut. Ihr könnt hier nie was falsch machen. So, das ist, glaube ich, die Message, die man rüberbringen wollte. Und nicht nach dem Motto, hier, guck mal, die und die seht ihr wieder. Ich Ja. glaube, die Stars sollen das Produkt machen. Und wenn sie dann das Produkt gucken, dass die Stars, was Vince immer wollte, ne? Der Star ist die Company und nicht der Star ist der Star. Und ich glaube, das hat man hier auch ein bisschen wieder gemacht, natürlich, indem man Stars eingebaut hat. Ich glaube, man will den Leuten einfach nur ein buntes Spektakel Ja. gerieren und sagen: Pass auf, ihr solltet immer reinschauen, denn ihr wisst nie, wann der oder der wieder auftaucht. Das ist, glaube ich, die Strategie. Ja, ich denke, das haben sie aber auch dann geschafft. Also Ja. showmäßig war das ja irre. Das war ein Brett. Also das sah schon ziemlich krass aus und die Grafiken und alles, da muss man sagen, haben sie echt nicht gespart. Aber wir schauen jetzt weiter. Es gibt ja noch viel, viel weiteres, was passiert ist. Du hast schon ein bisschen angesprochen, Tribal Combat. Roman Reigns hat Solo Sikoa besiegt nach 21,5 Minuten und ich musste tatsächlich sehr oft an WrestleMania denken. Weil man hat ja echt wirklich alle möglichen Superstars gesehen, die eingegriffen haben. Also Tama Tonga, Jacob Fatu, Sami Zayn, Jimmy Uso, Cody Rhodes, Kevin Owens haben alle eingegriffen. Super viele Finisher, die nicht den Sieg eingebracht haben. Das zog sich so durch die ganze Show eigentlich, auch im Main Event. Und am Ende war es irgendwie ein Roman Reigns Match. Also ich fand das auch nicht so schlecht. Also das ist irgendwie so, mit Roman Reigns Matches musst du so arbeiten. Auch natürlich die Ref-Bumps waren alle drinnen. Von daher hat sich dahingehend nicht viel verändert. Ich fand das auch jetzt nicht wirklich schlecht, negativ. Und Roman hat sich die Ulafala wieder zurückgeholt. Übrigens habe ich zum ersten Mal auch verstanden, warum sie so wichtig ist, denn man hat uns auch ein Promo-Video dahingehend gezeigt. Kam aber alles irgendwie zu spät, dass die Ulafala dann so eine Rolle gespielt hat. Aber okay, ist in Ordnung. Er ist jetzt wieder der Tribal Chief und wurde dann eben auch von The Rock dahingehend auch respektiert. Er hat sie ihm auch über den Hals gelegt. Sie haben sich umarmt und dann haben sie gefeiert. Ich habe hier natürlich irgendwo auf den Turn gehofft, dass Rocky ihn angreift und diese beiden dann ihre Fehde aufnehmen für Mania. Kam natürlich nicht. Was jetzt passiert mit Roman und der Bloodline, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute besprechen müssen, aber Roman hat gewonnen und ist jetzt wieder der einzige Tribal Chief. Und wir werden sehen, was das mit der neuen Bloodline macht und was das mal mit Roman macht. Weiter ging's, und du wirst mich niedergrätschen natürlich, wenn du was sagen möchtest. Ja, Weiter mache ich. geht's. Ganz kurz nur Ja? dazu, nur Wiederholung. Auch durch die Tatsache, dass eben Dwayne Johnson da war und er vorher sagte, ich werde mir dieses Tribal Chief Match ganz genau angucken. Sorry, in dem Moment war es für mich Beiwerk für Dwayne Johnson, weil alle gedacht haben, na mal gucken, wer gewinnt, wird wohl Roman sein, greift Rocky ein oder nicht, turnt er oder nicht. Und damit war der Matchausgang fast schon völlig egal, weil Dwayne Johnson auch hier über allen stand. Er hat es uns auch vorher angekündigt. Schönen Dank nochmal. Ja, das ist mir dazu noch eingefallen. Also es war so sekundär, wie das Match ausgehen würde nach diesem Auftakt und Rockys Ansage. Das hätte eigentlich den Rumble headlinen können, aber hier ging es zugunsten von Rocky. Und es war eine sehr gute Entscheidung, glaube ich, das Finale des Women's Tournament da nicht in die Show zu packen, weil das wäre noch mehr untergegangen, als sogar Reigns gegen Solo untergegangen ist. Nee, du hast vollkommen recht, das ist schön umschrieben. Es war so irgendwie einfach ein Beiwerk für Rockys Auftritt. Und man muss einfach sagen, dass es genauso auch war. Und ich bin auch froh, dass man Dakota gegen Lyra Valkyria nächste Woche gebracht hat. Vieles hat man ja eigentlich verschoben. Hätte ja auch Becky Lynch irgendwie zurückkehren sollen. Ja, und Charlotte war eigentlich auch, also ja, wird man sehen, wann sich das alles zutragen wird. Das Women's Intercontinental Match kommt ja dann nächste Woche. Aber die Stars, die waren diese Woche da, und einer davon ist ja jetzt in seinem letzten Jahr, und das ist John Cena. The Last Time is Now. Seine Musik ertönt, großer Jubel erneut. Und auch er beginnt logischerweise erstmal, wow, das ist ja unglaublich. Also hier dabei zu sein bei Netflix, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt überall zu sehen sind. Nochmal sind wir nicht, aber jeder weiß, was er damit sagen will. Aber dann kam er natürlich auf dieses Jahr zu sprechen. Und er hat gesagt, ja, viel hat man über mich schon gesprochen, meine möglichen Gegner, da hat er auch schon ein paar aufgezählt, gegen die er antreten könnte. Logan Paul, CM Punk, ich glaube Gunther auch, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle Namen. Aber dann natürlich auch so, ja, und es ist das Jahr, wo er den Rekord schreiben wird und den 17. Titel holt. Und da hat er gesagt, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, denn es ist ja schon 2400 Tage sowas her, dass ich mein letztes Singles-Match gewonnen habe. Und man kann ja nicht einfach in den Main-Event, ja, also eigentlich schon, vor allem wenn man John Cena heißt, aber ich finde es gut, dass er quasi auch den sportlichen Aspekt hier mit reinnimmt und dass man vorher ein paar Sachen gewinnen müsste. Aber das Schöne bei WWE ist, es gibt viele Opportunitäten. Es gibt Money in the Bank, es gibt die Elimination Chamber oder den Royal Rumble. Und da ist ihm dann irgendwie ein Licht aufgegangen. Er sagt, ja, Moment, ja, stimmt. Ich werde in den Royal Rumble gehen und ich werde den Rumble gewinnen. Und dann hat er zum ersten Mal, finde ich, seit 4 Jahren nicht nur Danke gesagt und gesagt, dass es bald vorbei ist, sondern er hat Cena ausgepackt. Nämlich dieses Intensive, dieses, ich bin jemand, der nie aufgibt. Ich bin jemand, auf den man immer zählen muss. Und When you want some, come get some. Also da hat er wirklich super Cena ausgepackt und das Segment ging zu Ende. Ja, es ist ein, muss ich sagen, die Hälfte war typisch Cena der letzten 4, 5 Jahre. Danke, danke, danke, es ist bald vorbei. Und der letzte Teil war dann wieder so super Cena und da habe ich schon mehr Bock drauf. Also ich verstehe, dass er überall Danke sagen will, aber meine Güte, wenn der Typ nächste Woche oder sonst irgendwo auftaucht und die Promo mit ja, danke nochmal, dass ich zum letzten Mal hier sein darf, auspackt, dann drehe ich ab und warte bis Dezember, dann brauche ich das nicht. Ich hoffe, er geht einfach zurück und nimmt das Ganze jetzt als eigenes und nicht nur Danke, weil sonst raste ich total aus. Aber am Ende ist eine typische Cena-Promo, das kann er, genauso wie Rock, wahrscheinlich sind es die beiden, die das am besten können. Und ja, jetzt wird er wohl den Rumble gewinnen, oder? Ja, das frage ich mich tatsächlich, weil ich fand es eigentlich richtig, richtig stark, was er da gemacht hat. Er macht das, was viele Wrestler mal vielleicht viel deutlicher machen sollten. Es war fast schon oldschool. Ja? Also er kam raus, hat was erzählt. Ach da, ja Leute, also dass ich noch mal hier der 17. Titel, also it's never gonna happen oder it won't happen oder ich weiß nicht, was er da genau gesagt hat. Und dann sagt er, Moment. Wenn ich sage, es wird nicht passieren, sage ich, es ist eigentlich unmöglich, dass es passiert, ja, weil wir in der WWE sind. Da muss man sich ja mal hart hocharbeiten. Laut loslachen wollte ich, als ich das gehört habe, weil jeder Depp kann jederzeit Champion werden. Also hör mir auf. Und dann sagt er, Mensch, ich müsste die Chamber überleben. Ich müsste den Money in the Bank Koffer gewinnen oder ich müsste den Royal Rumble gewinnen. So, Publikum sofort gejubelt, weil das Stichwort war. Wurde ja auch gemunkelt in den letzten Tagen, dass John Cena vielleicht den Rumble gewinnen könnte. Und dann hat er umgeswitcht, wie Chris auch schon gesagt hat, nach dem Motto, so, ich bin jetzt entschlossen, ich bin fokussiert, ich gehe rein und gewinne das Ding. So, hat er großartig rübergebracht, finde ich. Und alle sind jetzt natürlich investiert. Also ich weiß nicht, früher haben alle mit dieser Leidenschaft in der Stimme, also in den späten 80ern, frühen 90ern, wo die letzten Hurras des klassischen konservativen Wrestlings noch waren, bis sich alles dann irgendwann geändert hat, spätestens mit der Attitude-Ära. Das hat er jetzt hier einfach mal gesagt. Und wenn John Cena das sagt, dann könnte man erwägen, ja gut, dann das Ding wohl gewinnen und alle Fans werden es gut finden. Ich glaube auch, das wird einen riesen Pop geben, wenn John Cena das Ding gewinnt. Allerdings könnte er ihn auch verlieren und dann kriegst du jemand anderen in Position für ein Titelmatch bei Mania und kannst Cena seine Road to Mania weitermachen lassen. Kannst in die Chamber stecken und die gewinnen lassen vielleicht. Also das heißt, John Cena ist jetzt ein Favorit auf den Rumble, aber er ist für mich nicht in Stein gemeißelt. Wer weiß, vielleicht gewinnt Roman den Rumble, vielleicht gewinnt Punk den Rumble. Da sind ja noch ein paar. Keine Ahnung, Brock wird wohl nicht zurückkommen und er wird auch dann den Rumble ziemlich sicher nicht gewinnen. Das glaube ich auch nicht. Aber, also selbst wenn er zurückkommt. Aber ich würde die Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass John Cena jetzt den Rumble gewinnt. Man kann die Story genauso gut erzählen, wenn er den Rumble verliert. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil er dann in die Chamber geht und da irgendwie bestehen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass dadurch jetzt der Rumble natürlich eine gewisse Dynamik wieder bekommen hat. Was meinst du denn? Ich bin hier, muss ich sagen, ganz bei dir. Ich fände es cooler, wenn er das Ding knapp verliert. So ähnlich wie damals Shawn Michaels, der unbedingt gegen den Taker antreten wollte und dann ist er eliminiert worden und das war ein richtiges Drama und ich persönlich würde es so machen, das wäre irgendwie zu leicht und zu schnell, dass er jetzt einfach den Rumble gewinnt und er hat seinen fixen Main-Event-Spot. Generell kommt es halt, ich bin ja irgendwo ein Romantiker und ich würde es ja irgendwie ihm auch gönnen, dass er diesen 17. Titel holt und ich glaube auch, dass er das machen wird, aber die Sache ist ja die, wie sieht so eine Regentschaft dann aus? Wie gut ist er noch im Ring? Weil wir haben ja sein Match, glaube ich, gegen Solo haben wir ja beide, glaube ich, ganz gut empfunden damals. Ja, weil er es gut gesellt hat, ja. Ja, aber das war jetzt kein Klassiker. Und der Mann, Er hat es ja jetzt doch relativ schnell erledigen wollen, sein Retirement. Und ich glaube, dass er schlau genug ist, offenbar, und dass sein Körper in den letzten 5 Jahren ordentlich nachgegeben hat, was auch kein Wunder ist. Und dass er einfach das Tempo nicht mehr gehen kann. Sonst würde er es nicht so konsequent machen. Und ich glaube ihm auch, dass er, anders als Shawn Michaels, auch nicht für Saudi-Arabien super viel Kohle zurückkehren wird. Ich glaube, das ist wirklich das Ende. Von daher weiß ich nicht, ob ein Titelgewinn bei Mania, so romantisch das wäre für alle Cena-Fans, ob das so gut wäre für seine Abschiedstour. Denn dann musst du den Titel ja zumindest 4, 5 Mal verteidigen in ganz ordentlichen Matches. Ist die Frage, können ihn so Leute wie Seth Rollins, Cody Rhodes tragen? So blöd es klingt, ich glaube, er muss jetzt getragen werden. Oder das Ganze lebt halt von seinem Star-Appeal. Denn das, ich muss ja eines lassen, er hat hier nicht viel Neues gesagt, aber ich war drin. Und ich muss sagen, ich freue mich auf den Rumble. Jetzt, weil das ist super spannend, denn es ist, wie du schon richtig gesagt hast, nicht in Stein gemeißelt. Denn da kommen halt auch Leute in den Rumble wie Punk und Roman, wo ich auch erklären kann, naja, das wäre natürlich für Roman der beste Weg, einfach wieder zum Undisputed Titel zu kommen. Denn das wird wohl wahrscheinlich auch das Endziel sein für den neuen Tribal Chief. Also macht das den Rumble an sich einfach super spannend. Von daher hat man hier alles richtig gemacht und am Ende kommt halt alles drauf an, was in Cena steckt und wie viel er wrestelt und was er auch auf die Beine bringen kann. Denn, weiß nicht, wenn er jetzt World Heavyweight Champion wird und dann sind das 2-Minuten-Matches oder eben solche Matches wie Solo, wo er super viel sellt und dann gibt es ein AA und ein STF oder wie auch immer sein Submission-Move in der PG-Ära heißt und es ist vorbei. Gut, das ist natürlich super Cena, wie er im Buch steht, aber ich glaube, wir sind halt einfach in einer super krassen Wrestling-Zeit, wo das vielleicht auch nicht entschuldigt wird, aber man merkt halt auch, selbst die, die Cena damals überhaupt nicht mochten, ich glaube, die sind alle jetzt auf seiner Seite. Ich glaube, er ist der absolute super Babyface und alle wollen einfach, dass er eine gute Zeit hat. Von daher wird dieses Spiel einfach super spannend und ich bin einfach gespannt, wie man es uns erzählt. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich wiederhole mich. Ich hoffe nicht, dass es eine Ich liebe euch und danke Tour wird. Ich hoffe, es wird einfach Fäden geben und richtig gute Fäden, denn das kann er. Er hat es hier innerhalb von 30 Sekunden geschafft, mich für den Rumble zu investieren. Das ist crazy und ich hoffe, dass man sich das auch zunutze macht. Ja, also ich hoffe auch, dass man sich für Cena was ausgedacht hat, glaubt das aber tatsächlich auch. Aber gut, WWE schafft es immer wieder. Sie schaffen es, einen zu überraschen, wenn man an Schlechteste denkt. Und sie schaffen es immer auch, einen zu enttäuschen, wenn man eine gute Hoffnung hat. Ja. Also ich gehe da ziemlich entspannt rein. Also ich glaube, du kannst Cena im Moment erstmal eine gewisse Zeit eh geben, was du willst. Er wird es verkaufen. Genauso wie du Rocky immer geben kannst, was du willst. Und er wird es verkaufen. Wobei er gibt sich's mittlerweile selbst und verkauft es und entscheidet, was er verkauft. Das wird schon klappen, zumal er jetzt on his way out ist. Ich glaube, er wird sich viel leisten können tatsächlich. Und wie du sagtest, die früher laut gebuht haben, werden jetzt nicht buhen. Und es ist ja bald vorbei. Und da ist man froh, solange es noch da ist, glaube ich. Genau, weiter ging es dann mit der Women's World Championship. Die stand ja auf dem Spiel und Liv Morgan hat gegen Rhea Ripley ihren Titel aufs Spiel gesetzt und diesen nach 11 Minuten verloren. Es gab natürlich wieder Eingriffe von Dominik und Raquel, hat alles nichts gebracht und am Ende konnte Rhea sich diesen Titel also endlich zurückholen. Vorweg, ich fand das hier ein gutes Match. Für mich war es sogar das beste Match der beiden, das sie miteinander hatten. Ich fand Liv hier wirklich gut. Normalerweise empfinde ich sie als sehr sloppy, aber das hat hier, finde ich, sehr gut funktioniert. Sie hatten auch eine richtig gute, stetige Pace. Also es gab nicht viele Ruhephasen, finde ich. Das hat man eigentlich ganz gut gemacht, unterstrichen auch wieder mit einem guten Promo-Video. Und endlich, glaube ich, auch dieser Titelwechsel, der war sehr wichtig. Also das, was ich auf jeden Fall gespürt war, dass ich hier einfach durch bin. Und irgendwie glaube ich auch, dass die Fans hier gesagt haben, du, Rhea, hol dir jetzt diesen Titel, das Ding ist durch. Das Ding ist einfach erledigt. Ja, Ganz blöd, witzig. nur dass Rhea auch irgendwie durch ist, finde Ja, ich. ja. Wie Es sage ich ist, es am besten? auch der Pop für sie war, ja, er war da, sagen wir es mal so. Aber es war auch wieder die ersten Takte des Themes Pop. So wie bei Kevin Owens. Irgendwie ist Kevin Owens Theme für mich das beste Beispiel für sowas. Aber du kriegst bei jedem Three-Count kriegst du immer einen Pop, egal. Also das ist, also dieser Three-Count-Pop ist immer da. Du musst ihn irgendwie jetzt nochmal in Relation setzen zum richtigen Pop. Du musst quasi diesen Three-Count-Pop abziehen und das, was übrig bleibt, ist dann der legitime Pop so ungefähr. Aber das ist auch schwer, das zu messen, ja. Genau. Wie gesagt, es war auf jeden Fall früher deutlich größer bei Rhea Ripley. Danach wollte Dominik zurück in ihre Arme. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und er bekommt einen heftigen Low Blow und den Riptide. Und dann super random. Es ist Raw auf Netflix. Sie feiert und plötzlich holt man den Gong. Und ich so, hä, was? Kommt jetzt ein Undertaker-Segment? Nee, I wasn't expecting that. Alter, meine Güte. Er dreht eine Runde in seinem Motorrad und feiert dann mit Rhea. Und ich so, ja, für Rhea wahrscheinlich richtig cool. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, man hätte mir das jemand gesagt, dass ich mit dem Taker meinen Titelgewinn feiere. Aber erneut, das war so unnötig. Niemand hat nach dem Taker verlangt. Also ich weiß, es ist Show-Aspekt und alles und du musst das irgendwie, aber dann nimm doch irgendwie so eine Hall of Famerin, so, hol dann Trish Stratus raus, die mit ihr feiert. Das hat mehr Sinn für mich. Wieso? Undertaker? Es ist nicht so, als hätte sie zumindest in den letzten 2 Wochen gesagt, ja, mein Idol war der Taker und er hat mich unter seine Arme genommen, mir immer geholfen, auch Tipps gegeben. Nichts davon, random. Er hat ihr eigentlich die Show gestohlen. Ich fand das überhaupt nicht gut. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich auch zu negativ, aber das war hier so random und es hat es nicht gebraucht. Ich bleib dabei, es hat es nicht gebraucht. Egal ob Netflix, ob Amazon Prime, was auch immer, das hat es nicht gebraucht. Und irgendwie hat es den Titelgewinn von ihr overshadowed, finde ich. Und ja, aber auf jeden Fall, Rhea ist neue Championess. Und wir hoffen, oder ich persönlich hoffe, ich weiß, ich möchte nicht für dich sprechen, dass diese Fehde endlich vorbei ist. Hoffe ich mit. Ich hab mich gerade nicht entmutet gekriegt, gerade deswegen war ein bisschen zu spät. Ja, die Fehde wird vorbei sein. Mir ist nur ein bisschen bange um Rhea tatsächlich. Mal gucken, was mit Liv Morgan passiert. Beide haben gesuffert unter dieser Fehde, die sie beide miteinander hatten. Ja, nun ist Rhea quasi vom Undertaker intronisiert worden. Sie wird sich bestimmt auch gefreut haben. Dafür, dass sie das alles nicht erwartet hat, hat die Faust in den Himmel strecken recht gut synchron funktioniert. Das sah gut aus. Und ja, ich weiß nicht, was der Undertaker da jetzt genau wollte. Ist auch egal, aber er war einfach da. Ich wusste nicht auch, dass die irgendwie eine gute Connection miteinander haben, aber sei es ihnen gegönnt. Ja, das ist eben so, ne? Bei Raw on Netflix, dass dann da irgendwie die Stars nochmal reinkommen. Er wird es auch irgendwo genossen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Wobei, ich komme mit dem American Badass sowieso nicht richtig klar. Ich finde es immer cooler, wenn er da als Deadman kommt. Das wäre hier aber auch ein bisschen peinlicher gewesen. Also dann lieber auf dem Shopper. Ja, mal gucken, was mit Rhea so passiert. Rhea gegen Lotte hatten wir. Keine Ahnung, wen du da jetzt für sie raussuchen sollst. Becky. Ja, hatten wir das nicht auch schon? Weiß ich gar nicht. Hatten wir, ja, bei Mania. Ja, eben, also das ist alles nicht so prickelnd. Also da lieber Tiffany gegen 1000 möglich. Ich weiß nicht, hatten wir schon, weiß ich jetzt auch gerade nicht, Rhea gegen Bianca? Bestimmt auch. Ich weiß nur nicht, wo. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube auch, dass wir es hatten. Aber ja. Ich würde es nehmen, ich würde es kaufen. Ich würde es auch nehmen. Das wäre so die beste Paarung, die ich mir vorstellen kann tatsächlich. Und Tiffany kannst du gleich mehrere geben, das wird schon super. Ja, also vielleicht geht man auch da aufs Wrestlerische. Over genug ist sie auch, also passt schon. Aber ich habe nicht so viel gefühlt tatsächlich. Abschließend, was ich hier auch cool fand, die Statistiken wieder vor dem Match, quasi auch die Sache mit, wo Rhea quasi viele 80% ihrer Matches gewonnen hat, den Rest hat sie gegen Liv gerestelt und beide verloren, dass man da nochmal unterstreicht, okay, das ist ihre Angstgegnerin, ihr Kryptonit, das war ganz cool. Dann gab es ein paar Segmente, auf die werde ich jetzt nicht so eingehen, also ich glaube, das Interessanteste ist einfach, dass nächste Woche Chad Gable gegen einen mysteriösen Luchador antreten wird. WWE selbst macht da kein Geheimnis mehr draus, es wird wohl Penta sein. Seine AEW-Geschichte ist ja vorbei und eigentlich hätte auch er hier wohl sein Debüt geben sollen. Hat man gescrapt und nächste Woche wird er zu, ja, wohl 99,9% der mysteriöse Gegner sein und seine WWE-Karriere starten. Ja, Penta wird eigentlich cool, aber ich befürchte, WWE wird ihn auch den Zahn ziehen. Irgendwie. Ja. Also der hat einen Coolness-Faktor, der Junge, cool, finde ich. Aber gemischte Gefühle. Ja, ich wollte schon nicht drauf. Ja, ich finde ihn nämlich mega gut. Das könnte halt wirklich ein Bomber werden. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Aber ich gemischte Gefühle, das ist eine perfekte Zusammenfassung. Ja, Rocky trinkt Alkohol und setzt sich dann in den Wagen auf Netflix. Man geil. Muss auch mal Vorbildwirkung bringen. PG war gestern, jetzt ist Kamikaze für alle. Ja, also für alle, die sich gewünscht haben, dass die PG-Ära zu Ende geht. Was willst du denn mehr? Denn auch Travis Scott kommt mal rein und das Erste, was er macht, er zieht erstmal an einem Blunt oder was auch immer das war. Ja, Don't drink and drive. Don't drink and drive. Das nächste, das Match möchte ich gar nicht großartig besprechen. Jey Uso gewinnt gegen Drew McIntyre, fand ich jetzt kein so gutes Match. Aber was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, wenn du jetzt ein Neutraler bist, der einschaltet, dann ist Jey Uso der größte Star dieser Company. Ganz ehrlich, diesem Entrance, wie man sie inszeniert hat, der kommt mit Travis Scott, die Entrance dauert 42 Minuten, die Kommentatoren eskalieren, die Fans eskalieren. Riesenpop für ihn. Also die Inszenierung von Jey Uso ist für mich die eines absoluten Superstars in dieser Company. Also das hat man hier eigentlich ganz gut gemacht. Ich war sehr überrascht. Die Fans, er ist over. Ja, also das ist der macht sein Ding und er macht es auch sehr gut. Aber ich war hier schon ein bisschen überrascht. Michael Cole war dann auch schon, ich fand es ganz witzig, als er gesagt hat, I'm blown up, ich kann nicht mehr. Das war cool irgendwo. Also für Neutrale glaube ich auch so, hä, wow, okay, das ist ja, der bekommt mehr Pops als The Rock und John Cena gefühlt. Das Match danach war eine Enttäuschung. Für mich auch der falsche Sieger. Ich weiß, Drew McIntyre. Für mich auch die falsche Paarung, ehrlich gesagt. Ja, random. Also es ist diese Drew McIntyre Revenge Tour, die er sich von Liv Morgan abgeguckt hat. Man musste wohl noch ein Match reinsetzen, weil wir immer noch eine Wrestling-Company sind. Ja, aber du kannst doch irgendeinen Hans und Franz hinpacken. Du musst doch nicht Drew als Gegner setzen. Ich hätte doch eh Probleme genug. Ja, ich glaube auch, es braucht jemanden anderes. Ja, auch wenn ich noch immer Drew irgendwo feiere für das, was er macht im Moment. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht jemanden mit mehr, mehr Kristallkugeln am Baum. Das ist ein nackter Baum, sagen wir es mal so, um bei Weihnachten zu bleiben. Es hätte jemanden gebraucht, der ein paar mehr Kristallkugeln am Baum hängkleben hat. Das hier war einfach für diese Show unpassend. Und das Match war auch Stichwort nicht gut. Kommentatoren eskalieren. Für mich war Pat McAfee unerträglich. Boah. Also ich hab's kaum ertragen, Alter, diesmal. Der kann ja gefühlt nur einen einzigen Ausruf. Uah! Mehr kann der nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Wieso ist der so over? Wieso den feiern, ganz Amerika feiert den? Aber die Amis sind ja auch diese, wie soll ich sagen, der Barstool-Konservatism, wie das da heißt, da ist er, glaube ich, ganz weit vorne bei den Rednecks und wie die Podcaster da auch alle heißen und so. Das ist im Moment so, ja, die Nation spalten und die eine Hälfte ist eben so, dass sie diese Marke da so bedient. Ich weiß auch, dieser eine Podcast, da habe ich letztens geguckt, weil Tommy Lee da bei seinem Dings zu Besuch war, irgendwie won, oder ich google das mal ganz kurz, aber die sind alle so auf dieser Ecke und dann stehen sie natürlich auch auf Pat McAfee, der geht ja voll in diese Richtung. Ich meine, Brock liebt ihn ja auch. Und ja. Brock ist ja auch einer, der in diese Richtung geht. Ich wäre mal gespannt, wie die Fans reagiert hätten, wenn Pat McAfee ein Match gehabt hätte, ob sie da gejubelt oder geboot hätten, weil wir waren ja in Los Angeles, aber da kann ja ein anderer eine Story zu erzählen gleich. Ja, eine perfekte Überleitung. Es gab wieder super viele Interviews, irgendwelche Comedians, Gabriel Iglesias mit New Day, Roman Reigns, der irgendwie in einen Raum betritt, wo WWE 2K25 draufsteht, der wird wohl das Cover übernehmen. Rhea Ripley, die sich zu ihrem Sieg äußert, Damian Priest, nächste Woche hat er ein Match gegen Finn Balor und Street Fight, damit ja die Neutralen noch nächste Woche einschalten. Und dann kommen die wohl bekanntesten ersten Töne eines Themes, die von Hulk Hogan. Und im Vorfeld wurde schon viel darüber gesprochen, viele hatten eine Meinung, niemand war wirklich begeistert und als erstes kommt Jimmy Hart heraus und wedelt mit der Amerika-Flagge. Wahrscheinlich hat da wohl jemand was geahnt, was passiert, und wollte Amerika irgendwie davor schieben. Hat alles nicht gebracht. Die Fans haben ihn gnadenlos ausgebuht und es wurde ab Minute 1 unglaublich unangenehm. Ich muss zugeben, ich konnte es nicht sehen. Ich habe mich ein bisschen versteckt in der Kommentarspalte. Er hat es aber trotzdem probiert und durchgezogen. Hat seine, also ja, let me tell you something, brother, Buhrufe. Ich hatte viele Tag-Team-Partner in meiner Zeit und ich so, Gott, bitte, Triple H, hol ihn da raus. Oder Jimmy Hart, tackle ihn, was auch immer. Und er hat gesagt, ja, und aber jetzt, WWE, die haben einen noch größeren Tag-Team-Partner. Und das ist Netflix. Und er wird weiter ausgebuht. Und dann wurde es einfach nur noch traurig, muss ich sagen. Er hat dieses Shirt runtergerissen, nicht ganz geschafft. Dann sah es aus wie ein Schottenrock. Er hat dann sich quasi verabschiedet, gesagt, ja, trink mein Bier bitte. Und dieser, ja, sein Abgang war dann so eines, ja, alten Mannes, der traurig war über diese Reaktion. Und ja, das T-Shirt hing ihm dann unten herum. Jimmy Hart ist hinterher getackelt. Und eines der traurigsten Segmente aller Zeiten ging zu Ende. Wer war das, Tucker? War das Tucker in diesem Backstage-Segment, wo es ähnlich unangenehm war? Ja. Ich glaube, wir haben einen neuen auf Platz 1. Er wurde abgelöst endlich. Es ist Hulk Hogan. Für mich nicht. Für dich nicht? Okay. Ich will unerreicht bleiben. Aber das war schon hart, ja. Ja, was soll ich sagen? Ist es eine Überraschung? Ich weiß nicht, warum man das hier machen musste. Also Triple H ist mutig. Hulk Hogan ist in einer absoluten Cancel Culture gefangen. Nur kennt er das nicht, das Wort, und hat weiter einfach Sachen von sich gegeben, die einfach, das kannst du nicht bringen, Brother. Und die sind einfach, wenn die draußen sind, das Internet vergisst nicht. Und ich war überrascht trotzdem. Die Amerikaner sind ja eigentlich relativ bald zufriedenzustellen, aber hier war jeder einfach, Brother, man, es ist over. Du bist es nicht mehr. You're not him, quasi. Und sie haben es da sie quasi mit den Berufen dann unterstrichen. Ich weiß nicht. Also das hätte man, das musste man doch vorhersehen, oder? Nein, also ich habe gerade mal geguckt, Theo Von heißt dieser Podcaster. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber der ist in Amerika wohl eine ziemlich große Nummer. Und nach Recherchen seriöser Medien war er wohl auch mit ein, zwei anderen wohl mit ein Grund dafür, dass Trump bei den unter 49-Jährigen ordentlich punkten konnte, weil Trump da ja auch aufgetreten ist und entsprechend dann von diesen, ja eher doch ins Republikanische gehende, von diesen Podcastern dann gut inszeniert wurde, fanden die Kitties das eben gut so. Und deswegen habe ich das kurz angesprochen. Ich will jetzt hier überhaupt nicht politisieren oder sowas. Das mag bitte jeder für sich machen. Aber um die Reaktion von Hulk Hogan vielleicht nochmal aufzuarbeiten. Hulk Hogan ist ja nun auch jemand, der im Wahlkampf ja, wie soll ich sagen, nicht in Gänze mit seiner politischen Einstellung hinterm Berg gehalten hat. Er hat ja sogar bei Donald Trump Wahlkampfveranstaltung sich vors Mikro gestellt und die Trump-Maniacs beschworen und auch da T-Shirts zerrissen und so weiter. Und Trump hat die Wahl ja nur noch relativ deutlich gewonnen. So, da hätte man überlegen können, dass Hulk Hogan, wenn er rauskommt, als Anhänger des neuen Präsidenten, der er ja auch öffentlich ist und damit auch nicht hinterm Berg gehalten hat, dass man da entsprechende positive Reaktionen bekommt. Ich habe da auch mit unserem Sekretär kurz mal geschrieben und er hat es, finde ich, auf den Punkt gebracht. Er meinte ja nur Woke City Los Angeles. Ja, und da gibt es dann auch nichts zu sagen. Also in Hollywood sind wir da ja ein bisschen anders davor als in manchen anderen Städten vielleicht von Amerika. Und ich wäre zum Beispiel gespannt, was passiert wäre, wenn Hulk Hogan irgendwie in Texas da oder so rausgekommen wäre oder in anderen Städten, Staaten mit südstaatlicher Prägung. Das weiß man ja dann auch nicht. Ne? Kann sein, dass wenn du da mit der US-Flagge rauskommst als Sympathisant von Trump, dass du da die Hütte weggebombt hättest vor Euphorie. Aber eben im woken Hollywood gehen die Uhren dann anders. Das heißt, entweder sind die Leute mit Hogan einfach fertig, aus genug Gründen, sei es auch der, dass er da seine Plörre da an den Mann bringen will, ich weiß es nicht. Oder es war vielleicht politisch der falsche Platz. Also WWE soll wohl reagiert haben und gesagt haben, oh, das haben wir aber nicht vorhergesehen, dass das passieren könnte. Und sie haben wohl rigoros reagiert dahingehend, dass man Hogan jetzt komplett vom Publikum fernhalten möchte. Also sie sehen wohl nicht unbedingt den politischen Hintergrund da als ausschlaggebend für die Reaktion, sondern tatsächlich wohl, dass die Fans mit Hogan, was die Live-Attendance angeht, wohl durch sind. Und das wäre dann wieder ein Argument, zumindest so wie WWE es interpretiert, dass dann losgelöst von der politischen Einstellung zu sehen ist. Ich selbst weiß es nicht, inwiefern seine Äußerung 2000, was ich fand, die da waren, 14, 15, wo das Gorka-Video hochploppte mit Racist und sowas, ob seine Art, wie er eben geworkt und seine Karriere ständig gepusht hatte, auch auf Kosten anderer, inwiefern das ein Thema war, inwiefern seine Sympathien für Trump ein Thema waren. Das müsste man mal, da wird sich auch irgendwas auch verselbstständigt haben, denke ich mal. Irgendwie ein paar werden angefangen haben zu buhlen, haben ein paar mitgemacht, keine Ahnung. Aber das ist so ein Pseudo-Erklärungsansatz. Ja, es war auf jeden Fall sehr unangenehm und ich habe schon tolle Memes gesehen auf sozialen Medien, wo Hulk Hogan zu Jimmy Hart sagt, Mann, Brother, du warst echt nicht old, die haben dich ausgebuht. Ja, das halte ich auch für möglich. Jimmy Hart, du Dover. Auf jeden Fall, das Segment ging zu Ende und ja, auf jeden Fall, auch wenn wir schon bei seiner Biermarke sind, der Ring war ja auch voll gepflastert mit Werbung. Also ich habe jetzt Logan Pauls Prime nicht mehr gesehen, aber dafür natürlich andere, Fortnite und alles, also richtig voll mit vielen Sponsoren. Ich weiß nicht, ob das jetzt gängig sein wird, dass so viel auf der Ringmatte sein wird, aber man hat da ja jetzt deutlich nachgezogen und naja, wenn schon 5 Millionen. Ich glaube fast, dass WWE das ernst meint, ja. Es macht doch Sinn, wenn da jetzt so viele Leute reinschauen, dass da natürlich auch viele sich drum streiten werden, auf der Ringmatte festgehalten zu werden. Ja, für alle, die noch Bock haben, nächste Woche Dakota Kai gegen Lyra Valkyria, das Finale des Women's Intercontinental Championship Turniers. Sheamus gegen Ludwig Kaiser, habe ich Bock. Damian Priest gegen Finn Balor Street Fight habe ich weniger Bock und Chad Gable gegen den unbekannten Top Luchador. Stephanie McMahon wurde auch gezeigt, klar. Und es kam dann der Main Event. Und natürlich, wenn wir Main Event und CM Punk in einem Satz nennen, dann wissen wir, dass das doch mehr nachhalt als bei anderen Namen. Und die Fehde zwischen ihm und Seth freaking Rollins, die haben wir schon im letzten Jahr ordentlich zusammengefasst und besprochen. Für mich eigentlich eine ganz ordentliche Fehde und sie wurde hier mit einem für mich auch ganz ordentlichen Main-Event zu Ende gebracht. Knapp 20 Minuten haben sich die beiden auch gegenseitig die Finisher um die Ohren gehauen, oftmals nicht mit Erfolg. Ich muss sagen, ein Pedigree durch das Kommentatorenpult und ein Pedigree im Ring haben nicht für einen Sieg gereicht. Für Triple H wahrscheinlich ein bisschen ein Stich ins Herz, aber er buckt das Ganze. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich fand es einen guten Main-Event, aber irgendwie hat dann doch, ich glaube, du hast es irgendwie auch schon am Anfang erwähnt, irgendwie ging es unter. Es ging irgendwie unter. Punk gewinnt und für Seth, ja, bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig als ein fetter Heel-Turn, also richtig fetter Heel-Turn. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass er ein Fan ist. Der Favorit ist auf den Rumble-Sieg, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Oh Gott, nein! Habe ich gedacht, bin ich überrascht. Ich dachte, da hast du mega Bock drauf. Ja, nein. Ja, und Punk, ich denke mal, das Jahr 25 wird für ihn relativ erfolgreich. Also ich sehe ihn auch als einen der Hauptfavoriten auf den Rumble. Den Titel wird er, glaube ich, auf jeden Fall gewinnen. Die World Heavyweight Championship, glaube ich, eher als den Undisputed WWE Championship. Aber ja, er wird schon stark gepusht, ne? Ja, also man ist da auf jeden Fall dahinter und offenbar zahlt sich es auch aus. Er ist auf allen Postern drauf und ich denke, die Verkaufszahlen für die Tickets werden auch entsprechend groß sein. Und ja, nach einem für mich ganz ordentlichen Main Event ging dann eben diese Netflix-Ausgabe zu Ende. Und ja, unterm Strich, weiß nicht, wie man die zusammenfasst. Ich tue mir eigentlich relativ schwer. Es war ein unglaublich großes Spektakel auf jeden Fall. Aber, I don't know, wir haben jetzt keine großen Fäden bekommen. Es wurde nichts irgendwie auch auf den Weg gebracht. Und ja, eigentlich bekommst du nächste Woche, also niemand, der diese Woche da war, wird nächste Woche da sein. Dafür werden halt komplett die da sein, die eigentlich die 51 Wochen davor da waren, da sein. Und da bin ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gespannt, wie viele anschalten werden. Also ich weiß auch nicht, wie viel das stimmt, 4,9 Millionen angeblich. Weiß ich nicht, WWE flunkert da immerhin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine große großen Zuwachs gab und angeblich haben sie auch Squid Game geschlagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nächste Woche deutlich runtergeht. Ich weiß nicht, ich möchte auch nicht WWE irgendwie beerdigen oder negativ sein. Es ist einfach so mein Gefühl. Aber am Ende war es natürlich eine Show, die in Erinnerung bleiben wird. Aber ich persönlich habe da, glaube ich, was anderes erwartet. Aber vielleicht war ich da auch zu leichtgläubig. Ja, ich habe nichts erwartet. Also ich dachte, ich gucke es mir einfach mal an. Dass es knallbunt wird, war mir klar. Also ein Wort, das ich hier bringen würde, Knallbonbon, das kann man, glaube ich, machen. Aber wie es beim Knallbonbon häufig so ist, er ist laut, er knallt und dann kommt irgendeine dusselige Kleinigkeit bei raus, mit der man überhaupt nichts anfangen kann, wenn überhaupt was rauskommt aus dem Knallbonbon. Und so war es hier auch. Es war, oder Zuckerwatte. Groß ist sie, gewaltig ist sie, du isst sie auf und hast nach einer Stunde wieder Hunger. So ungefähr kann man das hier auch beschreiben. Und das muss gar nicht mal negativ sein. Denn wenn du hier eine Show im wahrsten Sinne des Wortes bringen wolltest, dann hast du hier eine solche Show auch gebracht. Du hast auch, sag ich mal, relevante Matches gehabt, die natürlich bei so einer hohen Show- und Stardichte abgefallen sind, wie sie es bei einem Pay-Per-View niemals, wie es ihm bei so einem Pay-Per-View niemals geschehen wäre. Das ist nun mal so, wenn du Leute wie Cena und Rocky bringst und gerade Rocky das erste, also sagen, Cena und Rocky haben die erste Hälfte knallhart dominiert und danach hat man es zu Ende gespielt, so nach dem Motto. Und das ist in Ordnung. Solche Shows leben davon, dass da eben Stars sind, die Leute dann sehen wollen. Und die Raw on Netflix Ära geht jetzt bei der nächsten Raw-Ausgabe los, weil dann ist der große Knalleffekt weg. Dann ist Business as usual. Dann werden sich die Zahlen auch, weiß nicht, ob sie sich halbieren werden, das wohl nicht, aber da werden die Zahlen schon nach unten gehen, deutlich. Ich glaube sogar doch ziemlich deutlich nach unten gehen. Und dann macht WWE weiter sein Ding. Sie kriegen ja auch viel Geld. Sie kriegen überall Geld. Sie kriegen von Netflix Geld. Sie kriegen von den Free-TV-Gesellschaften Geld dafür, dass sie ihr Saturday Nights Main Event Ding viermal im Jahr droppen. SmackDown läuft ja auch noch im Free TV. Also WWE erntet an allen Fronten. Von den Saudis habe ich hier gar nicht gesprochen. Also, und so wird auch Raw sich wieder eingliedern in das Produkt. Spannend wird es trotzdem, weil wir ja eine interessante Road vor uns haben. Rocky hat sich wohl erstmal aus dem Geschehen zurückgezogen, sodass beim Rumble vieles offen ist. Cenas Ansage, dass er ihn gewinnen will, werden manche als Interpretation dahingehend sehen, dass er den Rumble definitiv gewinnt. Ich bin da nicht ganz so sicher, aber du hast schon wieder was, wo du so ein bisschen mitfiebern könntest. Zumal ja auch, das haben wir mehrfach gesagt, auch beim Jahresausklang-Podcast, da sind mehrere im Rennen, die den Rumble durchaus gewinnen könnten. Ja, wenn du mit Punk als Titel Anwärter bei Mania gehst, kann Punk das Ding gewinnen, hatte ich vorhin auch schon gesagt. Roman weiß ich jetzt nicht, ob du mit Roman gehen musst. Du kannst auch Roman und Punk machen, dahingehend, dass sich beide irgendwie gegenseitig eliminieren. So, und dann gewinnt ganz wer anders. Also da ist eben viel drin und ich glaube, davon wird auch Raw künftig auf Netflix natürlich zehren von der Road. Der Start von WWE ist, glaube ich, Mainstream-mäßig einfach mega gut. Das hätte keine andere Company auch nur im Ansatz in dieser Form schaffen können, was die Stardichte angeht. Und Logan Paul, ja, da reicht es, den so nebenbei einzuspielen, so nach dem Motto. Also, nee, es war eigentlich schon so das, was ich mir erwartet habe, weil ich mir eigentlich nur ein großes Spektakel erwartet habe. Und das hat es gegeben. Storyline-Twists habe ich eigentlich gar nicht so gesehen und deswegen war es für mich, für das, was es war, in Ordnung. Ich will nicht alles weghaten, ich will auch nicht alles feiern. Es war, was es war, würde ich sagen. Das war die erste Ausgabe von Raw auf Netflix. Und ja, jetzt werden wir sehen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das einpendeln wird einfach. Und welche Veränderungen dann irgendwie doch mit uns gehen werden, ob wir da was erkennen werden. Ich meine, langfristig eher in den nächsten Folgen werden wir da sicherlich nicht viel sehen. Aber ich denke mal, die Road wird irgendwo auch so eine eigene Bubble sein. Ich denke, so nach Mania, es wird es interessant, ein erstes Fazit zu ziehen. Und dann kommt halt diese Phase, die meistens eher schwierig ist, ja, wo man im Sommer Loch, möchte ich es jetzt nicht nennen, steckt, aber Richtung SummerSlam, obwohl der wird ja auch zweitägig, das heißt, das wird auch wieder groß. Also ja, was WWE großartig gemacht hat, muss man ja sagen, sie haben sich dieses Jahr ja eigentlich schon abgesichert mit Cena. Ja, wenn der wird da ziemlich sicher meistens die Raw-Ausgaben dann retten, die eher vielleicht verloren gehen würden oder SmackDown und auch die Pay-Per-Views oder die House-Shows, ich glaube, da macht er ja auch ein paar. Das hat man ja natürlich gut gemacht und Triple H hat da sogar vielleicht einen Schuldfreipass für 2025, denn Cena ist ein Draw, also noch immer. Und deswegen das erste Fazit, können wir schon ziehen nach Mania, auf jeden Fall. Aber ich denke, dieses Jahr wird WWE schon noch sehr groß bleiben und auch die Zahlen werden sehr groß bleiben. Da müssen Sie sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber so die nächsten zwei, drei Raw-Ausgaben, da kann man es schon vielleicht erkennen, dass sich vielleicht am Ende nichts verändern wird oder dass sich dann doch so ein paar Nuancen verändern werden. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, das werden wir dann sehen. Ja, ich bin noch mal gespannt. Einer ist ziemlich über, falls nicht Cena gegen ihn gehen sollte, es wäre Cody irgendwie. Oh Cody hat ja jetzt gar keinen Gegner und irgendwie interessiert er mich auch überhaupt nicht, muss ich ja. gestehen, in diesem ganzen Shuffle. Also entweder Cena geht gegen Cody oder Cena geht gegen Logan Paul. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass er gegen Cody geht. Er muss eigentlich gegen Cody gehen, dass er den Rumble gewinnt oder die Chamber und dann gegen Cody so ein Money-Match, dass Cena dann verliert. Ja, Und die dann kann er auch gehen. Fackelübergabe, Ja, ja. genau, so in die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Dafür wird Cody ja auch in den Himmel jetzt gepusht. Aber ansonsten, wenn Cena gegen Logan Paul gehen sollte, was angeblich auch nicht vom Tisch ist bei WWE, dann hängt Cody in der Luft. Das klingt Ja, ich ganz meine, komisch. sie werden wahrscheinlich Orton aus dem Hut ziehen, weil die haben ja eine Oh Legacy-Vergangenheit ja, oh und Gott, das wäre aber. Oh. Ja gut, ja. warum nicht? Also ich habe da keinen Bock, aber wenn ich schon auf Cody-Matches keinen Bock habe, auf Orton-Matches, dann können die beiden gerne in ein Match zusammen. Dann sind sie Stimmt. da wenigstens weg. Und vielleicht erzählen sie ja was Cooles. Ja, also das wird wrestlerisch schon solide, aber vielleicht kriegen sie ja sogar hin, dass was Magisches entsteht. Ich will das ja gar nicht ausschließen, wenngleich ich es irgendwie, es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber doch, klar, Orton, klar, den kannst du immer aus dem Hut zaubern. Dann muss Orton erstmal wieder gegen den ewigen Kevin Owens gehen, damit er gegen Cody kann. Und Orton, ja, kann dann in einer, was ich, Battle Royale antreten. Owens kann dann in einer Battle Royale antreten und was weiß ich, hat seine Schuldigkeit getan, kann gehen. Ja, es ist, wie es ist. Wir sagen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit bei der ersten Folge. Einen speziellen Gruß möchte ich noch rausschicken an den User DJ S-Blade. Der hat uns nämlich schon gefragt, wo wir denn bleiben im neuen Jahr. Er habe uns schon vermisst. Ich habe gesagt, wir werden heute aufnehmen. Und er war auch der Grund dafür, dass ich, glaube ich, seit Ewigkeiten Silvester, ich glaube, ich habe fünf von diesen kleinen Hummeln gezündet, diese Dinger. Und ich glaube, fünf römische Feuer und eben diese komische, was er da in unserem Paket noch geschickt hat, habe ich auch gezündet. Ich habe das erste Mal seit, was ich, 10 Jahren wieder ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt sind. Und er war der Grund, weil er uns ja mit diesen Paketen gut ausgestattet hat. Insofern war er sozusagen da Pate der Silvesteraktivitäten bei mir. Und deswegen dieser herzliche Gruß. Ja, Chris, schmeiß uns raus, hätte ich fast gesagt. Ja, nee, ich kann auf jeden Fall nochmal Danke sagen und ich freue mich auf das neue Jahr. Ich hoffe, wie gesagt, dass alle gut reingerutscht sind, auch wenn ich das irgendwie nicht so mag, das Wort, aber ich benutze es auch genauso wie die anderen und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Raw auf Netflix ist also hinter uns. Auch in diesem Jahr wollen wir natürlich gerne sehen, was ihr davon haltet. Vielleicht kommen ja auch die Porno-Bots wieder oder die WWE-Bots. Mal sehen. Sie kamen ja letztes Jahr um diese Zeit, haben sie angefangen, uns da Ja, kurz vorm Rumble, glaube ich, werden wir sie auf genau. jeden Fall. Also ab der 2. Januarhälfte rechne ich fest damit, dass die Bots wieder aus ihren Löchern kommen. Eigentlich auch eine Frechheit, ne? Das Ja, ist unglaublich. Also, meine das war Güte. Wahnsinn. Die verhalten sich Das. immer menschlicher, die Ratten, ja. Das ist Ja, da wirklich. kommt dann so, ja, ich fand Rocky gut und vor allem bei Minute 12 das Match, das war toll. Spannende Show, endlich wieder, wie WWE das immer schafft, uns zu unterhalten und so. Haters gonna hate, bla bla. Deswegen, meine Damen und Herren, gerne die Kommentarspalte ist offen und für euer Vergnügen geeignet. Und deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt auf jeden Fall noch weiter gesund. Es ist super kalt. Das gefällt mir nicht, aber bald, bald, bald, bald. Es werden ja die Tage länger, oder? bin ich dann noch. Ja, schon lange, schon seit Ende Dezember werden sie geil. In der Länge. Hammer, also, sehr gut. Wir sind also, eigentlich im Frühling schon fast. Wir sind fast wir sind im Frühling. Deswegen nochmal danke und wir hören uns dann hoffentlich in toller Gesundheit nächste Woche wieder. Ja, wir können ja auch, wo Christa so schön gesagt hat, wir können ja eine Act-like-a-Bot-Challenge machen. Also ja, ihr könnt jetzt Kommentare schreiben und versucht euch wie ein Bot zu tarnen, damit nachher, wenn die Bots da sind, wir überhaupt nicht mehr wissen, wer überhaupt noch Mensch und wer Bot ist. Das ist natürlich schwierig, weil wir ja eure Usernamen teilweise schon kennen. Ja. Aber das, die Challenge da hiermit ausgerufen. Mensch oder like Bot. Bot. Genau. Human or Bot. Test the Podcasters oder irgendwie so ein Schrott. Und dann machen wir bei jeder Folge Bot oder nicht Bot. Das ist hier die Frage. Und werden dann gucken, ob es ein Bot war oder ein Mensch. Ja, heftig, dass man mittlerweile solche Sachen schon überlegen muss. Da sind wir gelandet. In dem Sinne, da sage ich auch ich, macht es gut, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.